Von den Wohltaten, drittes Buch, 9-17. 9. Manches Wohl nennt man eine Wohltat nur, weil man es allzu sehr wünscht. Anderes wird gewöhnlich nicht so bezeichnet, aber ist doch in höherem Grade eine Wohltat, wenn es schon nicht so in die Augen fällt. Du nennst es Wohltat, wenn man einem das Bürgerrecht eines mächtigen Volkes schenkt, wenn man ihn in die 14 Theatersitze der Ritter bringt und einen auf Leben und Tod Angeklagten verteidigt. Was ist es aber, wenn ich einem einen nützlichen Rat gebe, wenn ich ihn abhalte, dass er nicht in eine Schandtat sich stürzt, wenn ich einem, der sterben will, das Schwert herausreiße, wenn ich einen Gebeugten durch kräftigen Trost aufheitere und, da er denen nachwollte, die sein Herz vermisst, dahin bringe, dass er wieder leben mag. Wenn ich an das Krankenlager eines Menschen hinsitze und, da sein Leben und seine Rettung an Augenblicken hängt, der Zeit wahrnehme, wo ihm Speise zuträglich ist und sein erschlafftes Geblüt mit Weinstärke und dem Sterbenden noch einen Arzt hole? Solches? Wer wird's würdigen? Wer wird darauf dringen, dass Wohltaten durch Wohltaten, wenn sie auch nicht die gleichen sind, vergolten werden? Es hat dir einer ein Haus geschenkt, aber ich habe dir vorausgesagt, dass das Deinige über dir einstürze. Es hat dir einer sein Erbgut gegeben, aber ich dir im Schiffbruche ein Brett. Es hat einer für dich gekämpft und Wunden aufgefangen, aber ich habe dir dadurch, dass ich schwieg, das Leben erhalten. Da es etwas anderes ist, eine Wohltat zu geben, etwas anderes, sie zu erstatten, so ist die Ausgleichung schwierig. 10. Überdies ist für die Wiedererstattung einer Wohltat kein Tag bestimmt, wie bei einem Darlehen zur Heimbezahlung. Wer also bisher nicht erstattet hat, kann es ja noch tun. Sage mir doch, wie lange steht's an, bis einer als undankbar erfunden wird. Es können gar hohe Wohltaten sein, die unter keiner Kontrolle stehen. Oft sind sie in dem stillen Bewusstsein zweier Menschen verborgen. Oder will man damit etwa es dahin bringen, dass man nicht ohne einen Zeugen geben soll? Und was für eine Strafe soll man denn auf den Undank setzen? Für alle Fälle die gleiche, da doch die Wohltaten ungleich sind? Oder eine ungleiche und nach Maßgabe der Wohltat eine höhere oder geringere? Siehe, da wird der Geldwert den Anschlag bestimmen, wie aber, wenn es Wohltaten gibt, denen man das Leben und mehr als das Leben zu verdanken hat. Was soll da für eine Strafe ausgesprochen werden? Eine, die geringer ist als die Wohltat? Da wäre sie nicht entsprechend, oder eine gleiche und die das Leben kostet? Was wäre unmenschlicher, als wenn es mit Wohltaten ein blutiges Ende nähme? 11. Eltern, sagt man, sind manche Vorrechte eingeräumt. Wie man gegen die Regel auf diese Rücksicht genommen hat, so sollte man auch bei andern Wohltaten Rücksicht nehmen. Dem Stande der Eltern haben wir ein heiliges Ansehen gegeben, weil es doch von Interesse war, dass die Kinder von ihnen aufgenommen würden. Es mußte bei dieser Mühe ein Reiz für sie da sein, wenn sie sich dem ungewissen Geschicke, ob nämlich die Kinder gut geraten würden, aussetzen sollten. Man konnte zu ihnen nicht sagen, wie zu denen, die Wohltaten geben, wähle aus, wenn du geben willst, und beschwere dich bei dir selbst, wenn du fehlgegriffen hast, hilf dem, der es verdient. Bei Aufnahme der Kinder ist der Überlegung derer, die sie aufnehmen, nichts überlassen, sie können nichts als wünschen und beten. Darum, auf dass sie zu dem gewagten Spiele mutiger sich verständen, mußte man ihnen schon eine besondere Gewalt einräumen. Sodann ist es ein anderer Fall bei Eltern, die, wenn sie schon gegeben haben, nichts desto weniger fortgeben und immer geben werden, so daß nicht zu besorgen ist, sie lügen, wenn sie sagen, sie haben ihren Kindern gegeben. In andern Fällen muß freilich erst gefragt werden, nicht nur, ob man empfangen, sondern ob man gegeben habe. Bei jenen sind die Verdienste unleugbar, und weil es der Jugend gut ist, dass sie geleitet werde, so haben wir ihr gleichsam eine Hauspolizei gegeben, unter deren Aufsicht sie in Ordnung gehalten werde. Sodann ist die Wohltat von allen und jeden Eltern eine und dieselbe, daher konnten sie ein für allemal in Anschlag genommen werden. Andere Wohltaten sind verschieden, keine der andern ähnlich, durch unendliche Unterschiede voneinander entfernt. Deshalb konnten sie unter keine Regel gebracht werden, da es billiger war, dass man alle gehen ließ, als alle unter den gleichen Maßstab stellte. 12. Manche kosten die Gebenden viel, manche sind für die Empfänger groß, aber die Geber haben sie umsonst, manche werden Freunden erwiesen, manche Unbekannten. Wird auch das Gleiche gegeben, so ist's doch mehr, wenn man es einem gibt, den man erst bei Gelegenheit der Wohltat zu kennen anfängt. Der eine gewährt Unterstützung, der andere Ehre, der dritte Trost. Man wird Menschen finden, die nichts für erfreulicher, nichts für größer achten als eine Zuflucht im Unglück, wieder andere, die lieber für ihre Ehre als für ihre Sicherheit gesorgt wissen wollen. Auch gibt es solche, die dafür halten, ein größeres Verdienst habe der um sie, durch den sie in Sicherheit, als durch den sie zu Ehren kommen. Und ebenso wird es auch bedeutender oder geringer sein, je nachdem der Richter ist und für das eine oder für das andere mehr Sinn hat. Zudem, einen Gläubiger wähle ich mir selbst, eine Wohltat bekomme ich oft von einem, ohne dass ich sie von ihm möchte, und werde zuweilen einem verbunden, ohne es zu wissen. Was wirst du tun? Wirst du einen für undankbar erklären, dem eine Wohltat ohne sein Wissen aufgehalset wurde und der sie nicht angenommen haben würde, wenn er es gewusst hätte? Oder wirst du einen nicht undankbar nennen, wenn er die Wohltat nicht erstattet, sei er dazu gekommen, wie er wolle? 13. Es hat mir einer eine Wohltat erwiesen, aber der Nämliche hat mir in der Folge eine Beleidigung zugefügt. Bin ich durch die einzige Gabe zur Duldung jegliches Unrechts verbunden? Oder wird's das Nämliche sein, als ob ich Dank erstattet hätte, weil er selbst seine Wohltat durch das nachmalige Unrecht zerstört hat? Wie willst du sodann entscheiden, ob das mehr sei, was er bekommen, oder das, worin er beleidigt ward? Es würde der Tag nicht hinreichen, wenn ich versuchen wollte, alle schwierige Fälle durchzugehen. Man macht, entgegnest du, die Leute ungeneigter, Wohltaten zu erweisen, wenn man sich nicht für die gegebene verwendet und die nicht bestraft, welche sich nicht für Schuldner bekennen wollen. Dagegen bedenke aber auch, dass man weit ungeneigter sein wird, Wohltaten anzunehmen, wenn man dabei sich in die Gefahr der Verantwortung begibt und um seine Unschuld mehr in Sorgen sein muß. Und dann wird man gerade dadurch auch selbst zum Geben ungeneigter, denn niemand gibt gerne einem, der nicht gerne annimmt. Wer aber durch Herzensgüte und durch das Schöne der Tat selbst zum Wohltun aufgemuntert wird, der wird sogar freudiger geben, wenn niemand sein Schuldner ist, als wer es sein will. Denn das Rühmliche eines Dienstes verliert sehr, wenn man dafür mit Sorgfalt sicher gestellt ist. 14. Und dann, gesetzt, es würden der Wohltaten auch weniger, so werden sie dafür desto mehr wirkliche Wohltaten sein. Was ist's denn aber Schlimmes, wenn Einhalt getan wird, dass man nicht in den Tag hinein Wohltaten gibt? Das hatte man gerade im Auge, wenn man kein Gesetz dafür aufstellte. Man sollte mit mehr Umsicht schenken, mit mehr Umsicht wählen, wenn man Wohltaten erweisen wollte. Wieder und immer wieder überlege es, wem du geben willst. Da wird es denn keine Klage geben, kein Zurückfordern. Du irrest, wenn du meinst, der Richter würde dir helfen können. Kein Gesetz wird dich entschädigen. Die Redlichkeit des Empfängers ist das Einzige, worauf du zu sehen hast. Das ist das Mittel, die Wohltätigkeit in Ansehen zu erhalten, und so ist sie großartig. Du wirst ihr Eintrag tun, wenn du ihr Gelegenheit zu Prozessen gibst. Es ist ein Wort der höchsten Billigkeit und hat das Völkerrecht für sich. Gib heim, was du schuldig bist. Aber dasselbe Wort, gib heim, ist bei Wohltaten die größte Niederträchtigkeit. Was kann man denn heimgeben? Das Leben, das man einem andern zu verdanken hat, die Ehre, die Sicherheit, die Gesundheit. Gerade das Größte kann nicht heimgegeben werden. Oder stattdessen entgegnet man doch irgendetwas, das von gleichem Werte sei. Das ist's eben, was ich sagte. Das Würdige an einer so herrlichen Handlung geht zugrunde, wenn man die Wohltat zu einer Ware macht. Man sollte das Gemüt nicht noch auffordern zur Habsucht, zur Unzufriedenheit, zur Zwietracht. Es neigt sich von selbst dazu hin. Widerstand muß man leisten, so viel möglich, und die Gelegenheiten abschneiden, wenn sie einer sucht. 15. O könnten wir's doch dahin bringen, daß man geliehenes Geld nur von Bereitwilligen annähme. O, daß doch kein Kontrakt den Käufer an den Verkäufer bände. daß doch Verträge und Übereinkünfte nicht durch Brief und Siegel gewahrt würden, möchte doch lieber Treue das Wahrungsmittel sein und ein Sinn der Billigkeit ehrt. Man hat jedoch das Notwendige dem Besten vorgezogen und will die Gewissenhaftigkeit lieber binden, als es auf eine Probe ankommen lassen. Man nimmt gegenseitig Zeugen an. Da trägt man mit Zuziehung von Mittelspersonen allerhand Namen ins Schuldbuch ein. Dort hat man an dem Kontrakte nicht genug, man muß auch des Schuldners Handschrift haben. O schmachvolles Eingeständnis für die Menschheit, das überall Trug und Schlechtigkeit walte. Unsern Siegelringen trauet mehr als unserem Herzen. Wozu denn jene geschmückten Herren? Auf was drücken sie ihr Siegel? Das ist's, daß der andere nicht leugnen soll, empfangen zu haben, was er empfangen hat. Hältst du diese für unbestechliche Männer und Beschützer der Wahrheit? Aber diesen selbst werden mit Nächstem nur auf dieselbe Weise Gelder anvertraut werden. Wäre es denn also nicht ehrenvoller, sich von diesem oder jenem das Wort brechen zu lassen, als dass man von allen Treulosigkeit besorgt? Das fehlte noch zur Habgier, daß man auch Wohltaten nicht ohne einen Bürgen gäbe. Ein edler und hoher Sinn will helfen und dienen. Wer Wohltaten gibt, tut es den Göttern nach. Wer sie vergolten haben will, den Wucherern. Warum wollen wir denn Wohltäter, indem wir sie durch ein Gesetz gegen die Undankbaren in Schutz nehmen, in eine so schmähliche Gesellschaft zu den Wucherern versetzen? 16. Es wird, wendet man ein, mehr Undankbare geben, wenn keine Klage gegen einen Undankbaren stattfindet. Keineswegs, vielmehr weniger, weil man mit mehr Auswahl Wohltaten geben wird. Sodann wäre es aber auch nicht gut, wenn es allgemein bekannt würde, wie viel Undankbare es gebe. Die Menge der Fehlenden würde die Scheu vor der Tat aufheben und die gemeinsame Beschimpfung würde aufhören, für eine Schmach zu gelten. Schämt sich denn noch ein Weib des Scheidebriefes, nachdem mehrere hohe und vornehme Frauen ihre Jahre nicht mehr nach der Zahl der Konsuln, sondern ihrer Ehemänner zählen und aus der Ehe treten, um zu heiraten, und in die Ehe treten, um sich scheiden zu lassen? Davor scheute man sich so lange, als es etwas Seltenes war. Weil aber keine öffentlichen Verhandlungen ohne eine Ehescheidung vorkommen, so hat man, was man oft hörte, auch zu treiben gelernt. Schämt sich noch jemand des Ehebruches, nachdem es so weit gekommen ist, daß kein Weib einen Mann hat, außer um einen andern zum Ehebruche zu reizen? Züchtigkeit gilt für einen Beweis von Hässlichkeit. Man findet keine, die so elend, so gemein wäre, daß sie an einem Paare Ehebrecher genug hätte, daß sie nicht an einen nach dem andern ihre Stunden verteilte und der Tag nicht zu kurz wäre, bis sie bei allen herumkommt, daß sie nicht mit einem andern ausfuhr, bei einem andern übernachtete. Es muß eine recht albern und aus der Mode gekommen sein, wenn sie nicht weiß, ein einfacher Ehebruch heiße wohl noch eine Ehe. so wie nun die Scham über solche Vergehungen verschwand, seitdem die Sache allgemeiner geworden ist, so werden auch die Undankbaren zahlreicher und kecker auftreten, wenn sie einmal ihre Anzahl kennen. 17. Wie also, fragst du, soll der Undankbare ungestraft davonkommen? Und wie, frage ich, soll, wer Kindespflicht verletzt, ungestraft wegkommen? Und der Bösartige, und der Geizige, und der Schwächling, und der Grausame? Glaubst du, es sei etwas straflos, das verhaßt ist? Oder gibt es wohl eine schwerere Strafe als den allgemeinen Hass? Strafe ist's, wenn man nicht das Herz hat, von jemand eine Wohltat anzunehmen, wenn man nicht das Herz hat, jemand eine zu erweisen, wenn alles auf einen sieht und man immer denken muss, da bist du gemeint und den Sinn für das Edelste und Schönste verloren hat. Oder nennst du einen unglücklich, der das Licht der Augen entbehrt, dessen Ohren Krankheit verschlossen hat, nicht beklagenswert, aber den, der den Sinn für Wohltaten verloren hat? Furcht durchbebt ihn vor den Göttern, die auf alle Undankbare herniederschauen. Es martert und drückt ihn das Bewusstsein, eine Wohltat weggeschnappt zu haben. Endlich ist das Strafe genug, dass er, wie gesagt, um den Genuss dessen kommt, was so sehr angenehm ist. Wer aber mit freudigem Herzen annimmt, der genießt ein unwandelbares und beständiges Vergnügen und freut sich, indem er die Gesinnung dessen, von dem er bekam, nicht die Sache in Betracht nimmt. Den Dankbaren freut die Wohltat immer, den Undankbaren nur einmal. Man kann aber das Leben beider in Vergleichung stellen. Während der eine trübsinnig und voll Unruhe ist, wie es der Fall bei demjenigen ist, der Wohltaten ränkevoll verleugnet, der weder Eltern noch Erzieher noch Lehrer gebührend ehrt, ist der andere vergnügt und heiter, wartet nur auf eine Gelegenheit, sich dankbar zu erzeigen und genießt in dieser Gesinnung hohe Lust, nicht darauf bedacht, wie er verzehre, sondern wie er vollständiger und reichlicher vergelte, nicht nur Eltern und Freunden, sondern auch weniger hochgestellten Personen. Denn auch wenn er von seinem Sklaven eine Wohltat erhalten hat, bringt er nicht in Anschlag, von wem, sondern was er empfangen habe.